Alexander Kluge. Chronik der Gefühle. Das ist die letzte Warnung. Ich sage dir das nur einmal. Unrecht gut gedeiht nicht. Und Übung macht den Meister. Erlaubt es, was nicht stört. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und ein Junge weint nicht. Ein Junge weint nicht. Ein Junge weint nicht. Schlachtbeschreibung. Das ist ein Buch, das einfach sich breit macht. Ich habe es ja mehrfach umgeschrieben, weil es ein Problem ist. Ja? Natürlich ist die Idee von Heisenbüttel, ja, und mir, Dokumentarromane zu schreiben, ja, eine gute Idee. Aber da merken Sie zum Beispiel, dass Planwirtschaft manchmal auch schief geht. Ja? Da ist zu viel Absicht drin. Und dann habe ich fast alles, was da vorkommt, immer noch mal geschrieben. Tagesparole des Reichspressechefs. Erstens, die Härte der Kämpfe im Osten ist in zweispaltigen Überschriften wie bisher zur... Ein mächtiger eiserner Wille zermalmt das Hindernis, aber die Maschine freilich. Während die Kämpfe an der mittleren Ostfront sich zu einem klaren Erfolg der deutschen Abwehr entwickelt haben, verdient die Härte des Kampfes an der Donfront. Wer früh als erster antritt, gewinnt den. In Gefallenenanzeigen dürfen nur solche Ortsnamen erwähnt werden, die im Wehrmachtsbericht genannt. Dass ich auf Stalingrad beharre, hat den Protestgrund, dass Erinnerungslosigkeit irreal ist. Wir wollen nicht vergessen, dass Stalingrad ein Fanal war. Was Fanal ist, weiß ich nicht. Josephine Schreiner, Göttinnen, ihr Einfluss von der Urzeit bis zur Gegenwart, München 1977, Seite 9. Es ist charakteristisch für Mythen, dass sie mehrdeutig, kompakt sind. Einerseits erzählen sie uns über Ereignisse, über Taten und Erlebnisse gewisser Personen, andererseits dienen diese Personen und die Ereignisse als Symbole. Diese Mehrdeutigkeit wird auch heute noch in der Dichtung verwendet. In Goethes Gedicht »Das Heideröslein« ist das Heideröslein gleichzeitig ein Mädchen und eine Blume. Das Brechen der Blume bedeutet gleichzeitig die Deflorierung des Mädchens. Der Reiz des Gedichtes liegt in dieser Mehrdeutigkeit. Ich will in diesem Buch die Mythen als Tatsachenberichte über das Schicksal und das Handeln unserer Urahnen auffassen und den Versuch machen, den Realitätswert dieser Legenden herauszuschälen. Das ist nicht etwa eine Anschauung. Sie ist erfolgreich verwendet worden. Als Schliemann Homers Epen als wahre Berichte auffasste, gelang es ihm, Troja zu finden. Ein Junge weint nicht. Eine Nachricht zum Beispiel ist: Ein Junge weint nicht. Das ist eine Nachricht über den Wirklichkeitssinn. Oberst Selle, der aus dem Kessel zuletzt im Flugzeug entkam, war nach seiner Genesung von Kameraden nicht zum Schweigen zu bringen. Auf offiziösen Gesellschaften begann er zu weinen. Der Oberst Gallus weinte, als 70 eigene Panzer, die nicht erwartet worden waren, einige Kilometer westlich seines bereits so gut wie verlorenen Haltepunktes erschienen. In Stalingrad weinte am 26. Januar der Rittmeister von G., als drei Obergefreite seiner ehemaligen, jetzt aufgeriebenen Aufklärungsabteilung sich bei ihm meldeten. In dem großen Buch von Clausewitz vom Kriege gibt es einen Vorspruch und der heißt einfach Nachricht. Und das ist der Nachrichtenbegriff, den ich hier anwende. Und Nachricht ist etwas, was wert ist, berichtet zu werden. Und wenn ich das von allen Tatsachen nicht sagen würde, gilt es für Tatsachen, die Verwunderung auslösen. Ja, ganz besonders. Und der Satz, ein Junge weint nicht, ist eine Aufforderung, ein Prinzip. Das wurde früher gesagt, ja, damit die Jugend martialisch aufwächst und auf den Krieg sich vorbereitet. Und natürlich weinen Jungen. Ja. Und der Widerspruch ist hier, dass selbst Erwachsene, selbst Offiziere weinen. Ja. Und dieses Weinen ist das Beste, was es gibt in der Welt. Insofern ist die Frage der Fähigkeit zu weinen eine der wichtigsten Eigenschaften. Ein Junge weint nicht, ist eine Forderung, ja, und ein Mann weint, ein Offizier, der nicht mehr ein Junge ist, der eigentlich stoisch sein sollte. Und das ist Wirklichkeit. Seien Sie doch vernünftig, sagte Oberst Ali Menken in der katastrophalen Rückzugsnacht von O zu einem jüngeren Stabsoffizier im Hauptmannsrang, der sich nicht fassen konnte oder wollte. Was ist das für eine Vernunft, antwortete der Hauptmann, die die Leute davon abhält, in einer solchen Situation einfach auseinanderzulaufen? Es war aber nicht nur vernünftig, dass die Leute in einer solchen Situation nicht einfach auseinanderlaufen. Es geht um den Kern der Wünsche, in Gesellschaft zu bleiben. Einige Offiziere meinten, sie hätten sich schuldig gemacht, weil sie die Mannschaften in die aussichtslose Lage nach Stalingrad geführt hätten. Sie hatten zu solcher Führung aber gar nicht die Macht. Die 6. Armee war nie eine Maschine, das Instrument, das die Stäbe zu führen meinten. Vielmehr sind es Arbeitskraft, Hoffnungen, Vertrauen, der unabweisbare Wille, in der Nähe des Realitätssinns zu bleiben, einmal durch den Mangel von 800 Jahren Vorgeschichte gedreht, vor allem in Gesellschaft zu verharren, der die 300.000 Mann auf die Märsche in die Steppen Südrusslands führt, in eine Weltgegend, an ein Flussufer, an dem keiner dieser Menschen irgendetwas zu suchen hatte. Dies ist organisatorischer Aufbau eines Unglücks. Es baut sich quasi fabrikmäßig in den Formen der Staatsanstalt auf. Die menschlichen Reaktionen darauf bleiben privat. Sie addieren sich nicht fabrikmäßig. Abbildung. Eine Truppe arbeitet sich in der Wintersteppe in den tiefgefrorenen Boden. Westfront des Kessels. Hoffnungslos. Löcher kaum 40 cm tief. Abbildung. Obergefreiter Metzger verschwindet am 1. Februar 1943 Stalingrad, Nordkessel. In einem Bunker, den er in der Kanalisationsanlage für sich improvisiert hat. Nachdem die Beteiligten in diesen hoffnungslosen Winterkessel unter Mitnahme tausendjähriger Organisationen geführt waren, fiel diese Führung infolge der Stöße des Gegners in sich zusammen. Für wenige Tage, Wochen, nämlich bis zur Unterbringung unter die neue Organisation der Gefangenschaft oder des Erfrierens oder sonstiger Tode, erhielten sie Freiheit. Hätten sie sie seit tausend Jahren erfahren, wären sie nie hierher gelangt oder hätten Auswege gewusst. In solche Not kann nicht die Natur bringen. Natur. Sonne. Über die Augen eines vereisten Toten auf einer Anhöhe haben sich Krähen hergemacht. In der Steppe sind Vögel ungewöhnlich. Die kleine weiße Sonne, die durch eine weißliche Dunstschicht zu sehen ist, hat die vertraute Tünche abgelegt, hilft nicht. Ein tagsoffener Himmel bringt unbarmherzige Kälte. Luftmassen von Astrachan, die nicht bereit sind, sich auf menschliche Maße einzustellen. Ein Unglück wie Stalingrad hat den Vorteil, dass es unmöglich mit zwei Augen zu sehen ist. So sah keiner von uns alles. Richtlinien für den Winterkrieg. Anhang 2 zur Heeresdienstvorschrift 1a, Seite 18a, laufende Nummer 17. A. Winterverhältnisse. Römisch 1. Einfluss des Winters auf Gelände, Witterung und Tageszeiten. Erstens. Der russische Winter bringt langdauernde, starke Kälte, minus 40 bis minus 50 Grad Celsius. Manchmal abwechselnd mit kurzen Tauwetterperioden. Offizier. Ich wurde beauftragt, aus Nachschubeinheiten, Schlächterei, Bäckerei und sonstigen Leuten noch auf die Schnelle Soldaten zu machen. Das war etwas schwierig. Es war 30, 35 Grad Frost, Schnee. Die konnten notfalls mit dem Karabiner umgehen. Ich habe dann versucht, noch einige herauszufinden, die mir einigermaßen intelligent erschienen, um denen wenigstens beizubringen, wie man mit einem Maschinengewehr schießen könnte. Aber wenn bei 35 Grad Frost einer mit dem Maschinengewehr schießen will, dann muss er schon ein sehr gut ausgebildeter Mann sein. Nach 4 Tagen bekam ich den Befehl, mit dieser kampfkräftigen Truppe ins Gefecht zu ziehen. Schneeeigenschaften. Schnee schützt. Richtig ausgenutzt gegen Kälte, siehe Schneebauten. Schnee schützt gegen Wind, ist jedoch luftdurchlässig, Ventilation. Schnee in genügender Stärke schützt gegen Beschuss, 3 Meter. Schnee ist ein gutes Tarnmittel. Soldat. Es waren jüngere Leute. Ich kann sagen, dass für unsere Kompanie ungefähr 12 bis 15 Leute zugeteilt wurden. Die wurden ohne Gerät nach Stalingrad eingeflogen. Sie kamen ohne Waffen, lediglich als Nachersatz. Es kam sogar ein Offizier, frisch von der Pionierschule. Der ist allerdings nach 2 Tagen gefallen. Sie kamen ohne Gerät, ohne Waffen. Sie wurden von uns ausgestattet. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass sie keine Erfahrungen in Stalingrad besaßen, und in 8 Tagen konnten wir gar nicht mehr davon reden, dass jemand noch da war. Vorbereitungen für den Winterkrieg. Erstens. Die Erfahrungen lehren, dass deutsche Soldaten auch die Schwierigkeiten des russischen Winters zu meistern verstehen, dem naturverbundenen, urwüchsigen Russen auch im Winter überlegen sind und ihn nicht nur abwehren, sondern auch im Angriff vernichten können. Ernste Gefahr besteht erst dann, wenn der Glaube an die eigene Kraft erlischt. Offizier, Stab. Der Kampfwert dieser hinzugekommenen Leute war völlig unzureichend. Und außerdem mussten wir nun unsere geringe Verpflegung auch noch mit ihnen teilen. Unter ihnen machten sich schon die ersten Anzeichen von Disziplinlosigkeiten und Gehorsamsverweigerung bemerkbar. In der gegebenen Situation erschien es mir aber sinnlos, ihr disziplinwidriges Verhalten noch nach dem Kriegsrecht zu ahnden. Können wegen des Bodenfrostes keine Gräben in die Erde gebaut werden, so werden Schneewälle aufgesetzt. Sie schützen gegen Infanteriegeschosse und Splitter kleiner Kaliber. Neuschnee mindestens 4 Meter, festgefrorener Schnee mindestens 2,5 bis 3 Meter, eingestampfter Schnee mindestens 2 Meter, Eis mindestens 1 Meter. Offizier, Stab. Es gab bei uns im Stabe mehr oder weniger organisierte Gruppen, die für den Fall des Zusammenbruchs, keineswegs vorher, sondern für den Fall des Zusammenbruchs, spekulierten, wie man weitermachen könnte. Da gab es welche, die sagten, am wenigsten passt der Russe im Osten auf. Die wollten also im tiefen Winter nach Osten, bis irgendwo in Richtung China. Ganz allgemein ist die Gefahr von Kälteschäden gering, wenn der Blutkreislauf in Ordnung ist. Der Blutkreislauf kann durch folgende Mittel erhalten und gestärkt werden: Wärmezufuhr von innen durch zweckmäßige Ernährung und von außen durch Heizung. Schutz vor Wärmeverlust durch Zusammenhalten der Körperwärme, Kleidung, Unterkunft, körperliche Bewegung und Körperpflege. Arzt, mir ist folgendes Bild noch in Erinnerung, wie ein magerer großer Lanzer, einen Riesenknochen in der Hand, es könnte der Oberschenkelknochen eines Pferdes gewesen sein oder vielleicht auch von menschlichen Wesen, an diesem gefrorenen Knochen nagte. Ich rief ihn an, »Hallo, was machst du denn?« Er hörte mich gar nicht mehr. Gratfahrer. Schutz der Brust gegen Fahrwind durch glatte Lagen Zeitungspapier zwischen Hemd und Schlupfjacke. Umwickeln der Knie zum Schutz gegen Kälte mit mehreren Lagen weichgeriebenen Zeitungspapiers, am besten zwischen Unterhose und Überstrumpf, der bis zum Knie reicht, um so das Rutschen des Papiers zu verhindern. Das ist ein Konzentrierstil, ja, in dem mich Heißenbüttel bestärkt hat. Ja? Also ein Wille von 1962, wenn Sie so wollen, ja? Nicht? Also ein Vor-1860er Wille, sich konzentriert auszudrücken, um jeden Preis Konzentrate zu bringen, damit man gegen die Phrase ankommt. Ja? Also keine Phrase, mehr sein als Schein, das gilt für die Worte. Daran ist ein Fehler, dass Sie manchmal, Sie kriegen ein Orangenkonzentrat, dem das Selterwasser fehlt. Ja? Sie müssen irgendetwas hineintun wiederum, um die Kommunikation nachzuliefern. Ja? Das Konzentrieren allein, ja, ist eine Sackgasse. Eine Erfahrung, die moderne Musik gemacht hat. Von Webern gibt es Symphonien, bei denen das Wiener Orchester, das sie öffentlich vorführte, sie mehrfach spielen musste, damit man merkte, das Orchester probt nicht. Das ist nicht das Stimmen der Instrumente, sondern das war die Symphonie schon. Ja? Also die kurze Würze, ja? Nicht? Die Lakonie, ja? Bleibt ein großes Ideal seit Tacitus in der Literatur, ja? Und in der Musik ist es sowieso das Kennzeichen der Moderne. Und gleichzeitig müssen wir seitlich davon, ja, wieder die lebendige Kommunikation, ja, also das Reden ohne Sinnzwang, ja, ebenfalls erlauben. Also Schulstunde und Schulpause. Und die Dramaturgie der Schulpause ist die glücklichere. Die Leser wünschen nicht nur Kürze. Und die Lösung ist, dass sie diese Konzentrate beibehalten, gleich neben den Konzentraten aber auch Dialoge, leichte Redeweise, ja, andere Beispiele, das heißt also Befreiung vom Sinnzwang, hinzufügen. Also Hunger nach Sinn und Befreiung vom Sinnzwang sind zwei Gefäße, möchte man sagen, die literarisch genau gleichwertig sind, ja, und zwischen denen man eine Balance üben kann. Das wäre sozusagen gegenüber der Literaturphilosophie, ja, von 62, die von 2009. Paulus. Friedrich Ernst Paulus, geboren 1890 in Breitenau, Hessen, Sohn des Rechnungsführers eines Arbeits- und Besserungshauses, evangelisch. Vorfahren, Bauern, Molkereiverwalter, Lehrer, ein Pfarrer, Gefängnisbedienstete. Schon die Mutter war eine schöne, stille, geduldige Frau, die viel Mühen und Beschwerden ohne Klage zu tragen wusste. Paulus. Generalstabsoffizier der alten Schule, bemüht, sich niemanden zum Feind zu machen, peinlich gepflegte äußere Erscheinung, Reiterfigur, gleich was er aß, übertrieben bescheiden, von vorzüglichen Umgangsformen, langsamer, sorgfältiger Arbeit am Schreibtisch, schrieb Sütterlinschrift, Namenszug aber lateinisch. Heiratete eine rumänische Adlige, deren Familie sich auf byzantinische Kaiser zurückführt. Seine Kompanie schnitt 1922 bei Sportfesten und Schießwettbewerben besser ab als die Rommels. Hilflos, wehrlos gegenüber schlechtem Benehmen. Paulus' Glaube ist nicht blinder Glaube, sondern Glaube an Verabredungen. Er legt auch Wert auf den verabredeten sprachlichen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. Man beginnt einen Satz nicht mit trotzdem, sondern mit obwohl. Paulus, großzügig, besonnen, befiehlt, dass russische Gefangene aus dem Kessel entlassen werden. Der Befehl wird nicht ausgeführt. Zeitzler, der Paulus macht alles sehr schön. Starker Zigarettenraucher, feine Chirurgenhände. Hitler war für ihn der Führer. Für den Vorgesetzten Fritsch hat er eine besondere Hochachtung. In von Reichenau respektiert er den Vorgesetzten, ob dieser nun Suppe schmatzte, Pistolen schoss, Mannschaften erschoss. Den Vorgesetzten von Manstein verehrt er ebenfalls. Sachliche Gegensätze zwischen den Vorgesetzten Höbner und Beck versucht er auszugleichen. Dem Vorgesetzten Halder war er ein treuer und begabter Schüler. Paulus fühlte sich im Stich gelassen, A. von der Heeresgruppe, B. von der Luftwaffe, C. vom OKH, D. von Hitler, E. von seiner Armee. Überforderung Hitlers. Schon im Herbst 1941 erklärte der überlastete Hitler: Ich will diese Reederei über die schwierige Versorgung unserer Truppe im Winter nicht mehr hören. Darüber sich irgendwelche Sorge zu machen, ist ganz und gar unnötig. denn es wird keinen Winterfeldzug geben. Das Heer braucht dem Russen nur einige kräftige Schläge zu erteilen, dann wird sich zeigen, dass der russische Koloss auf tönernen Füßen steht. Ich verbiete hiermit ausdrücklich, von einem Winterfeldzug mir gegenüber zu sprechen. Solche Aussprüche sind die Folge von Überforderung. Überforderung war die Folge von Aufgabenhäufung. Aufgabenhäufung beruhte auf Misstrauen. Hitler misstraute den Generälen. Die Armee ist eine Maschine. Eine Maschine braucht Überwachung. Ein Junge weint nicht. Dr. V. erhielt im Kessel von Stalingrad ein fremdes Lazarett zugeteilt. Als in einem der Keller ein Feuer ausbrach und der gesamte Komplex unter Artilleriefeuer genommen wurde, hockte sich Dr. V. zwischen die Verwundeten und weinte. Als der Generalmajor, spätere Generaloberst Model, in der Winterkrise 1941-42 zum Gefechtsstand des Armeekorps vorfuhr, fand er den kommandierenden General dort weinend. Der Ordonnanzoffizier des Generals von W. wurde gesehen, wie er in besonders scharfer Kälte weinte. Auf der anderen Seite war er trinkfest und beliebt. Hauptmann G. ließ seine verstärkte Kampfgruppe, die in den Novembertagen 1942 bei Kalatsch in Reserve lag, folgendes Gedicht lernen. Tretet an! Ihr, des Tods grausame Sichelschwinger, dunkel und still unter blinkendem Helmrund. Ihr seid der Kompanie stärkster und längster Arm. Odem der Frühe netzt eure hageren Wangen. Herzpuls trommelt unerlöste Gewitter. Hin zu den Trichtern im lautlosen Vorfeld, wo Fäulnis und Blutrausch sich mischen. Hin zum giftig bleckenden Stachelverhau schießt fieberversengender Blick. Und drüben wartet der Feind. Wer euch befahl, brauchte den Mut, der aus wilder Herznot aufflammt wie Glut aus Vulkanen. Aber im Schoß der Gefühle lächelt die Trauer des Abschieds. Schwer seid ihr versöhnt mit dem Los, das euch hinzwingt zum Saum des Engels. Der Todesgewaltige, er will nicht Erbauung, ihm ist am kostbarsten allein genug und herrsch, schlägt tödliche Losung sein Flügelpaar. Blickt ihn an und seid fest. So nur bleibt ihr bewahrt dem Dank der Mütter und makellos glänzt eure Stirn, wenn sie euch rufen, nächstens mit Stimmen klaglosen Stolzes. Letzter Aufblick zum Himmel. Dann brecht ihr vor. Rudel zwielichtger Wölfe, hingeduckt und gewaltig schnellend wie Pfeile aus Köchern klirrenden Zornes. Urwelttiefe speit euch, und trunken in heldischem Wahn lebt ihr Befehl, Sturmbock zu sein der Kompanie und Bresche zu schlagen ins Fleisch der Gehassten. Drüben wartet der Feind. Tischordnung, Grußformeln. Einfacher Imbiss, oft im Stehen, dann links von Oberbefehlshaber 2a oder Dolmetscher. Hinter ihm die Begleitoffiziere wie Diener, in erreichbarer Nähe der Chef sowie 1a sowie O1. Die rechte Flanke des Oberbefehlshabers bleibt für eventuelle Gäste vorbehalten. Es ist gleichgültig, ob der Imbiss im Feld oder im geschlossenen Raum eingenommen wird. Insgesamt zwanglos. Abbildung. Sanitätshund im Winterkrieg. Er kommt aus Modena. Mit Schlitten. Abbildung. Über 2000 Kilometer entfernt von der Ostfront bombardieren die Westalliierten deutsche Städte. Gefühlsmäßig, schreibt der Historiker Dr. Winfried Pützmann, entscheiden die Nachrichten davon den Ostkrieg. Casinoabend mit Gästen, Tisch in Hufeisenform. Die Gäste nach Möglichkeit zur Rechten des Oberbefehlshabers oder Standortältesten. Für die Gastbegleitungen die Hufeisenabschnitte. Chef 1a, 2a, 2b, 1b, 1c sitzend, Ordonnanzoffiziere und Begleitoffiziere stehend. Abbildung. Rottenführer J.L. durchschwamm unter starkem feindlichen Feuer einen breiten, reißenden Fluss, um das Kabel für eine Fähre zu verankern. Abbildung. Ihn konnte nichts schrecken. Er trotzte Sturm, sibirischer Kälte, schwersten Schneeverwehungen. Er wusste, dass es wieder Frühling wird. Bei Lagebesprechungen darf sich auf den Kartentisch mit einer oder mit beiden Händen stützen. Oberbefehlshaber, Chef, gleichrangige, höherrangige Teilnehmer. Im Führerhauptquartier, außer Hitler, der im Augenblick Sprechende, ein eventuell anwesender GFM oder Armeeführer. Abbildung. Rückzug westlich des Kessels von Stalingrad. Einheiten der italienischen Division Savoia irren im Schnee umher. Sie stammen aus Mailand. Schriftliche Grußformeln. Sagt der Oberbefehlshaber, lieber Schmidt, so muss General Schmidt, hoch zu verehrender Herr Feldmarschall bzw. Generaloberst, antworten. Der Oberbefehlshaber darf sagen, schönsten Gruß. Das darf der untergebene General nicht sagen. Er sagt, gehorsamster Gruß. Schlüsse vom Unteren zum Übergeordneten. Ihr, Herr GFM, gehorsamer P. In alter Verehrung, Herrn Generaloberst stets getreuer, oder? In Verehrung und Dankbarkeit, Herrn Generaloberst stets gehorsamster. Wenn nähere persönliche Beziehungen bestehen, ich bleibe Herrn General stets dankbarer und treu ergebener. Unter gleichen schreibt man sich mit lieber an. Vom Übergeordneten zum Untergeordneten. In Treue ihr oder, um persönliche Beziehungen anzudeuten, in Treue ihr Alter oder ihr Alter. Gelegentlich stets ihr. Dies beseitigt allerdings bereits den nötigen Abstand. Beste Grüße ist ungewöhnlich. Faux pas. Viele Grüße und Heil Hitler. Richtig, ihr ihnen aufrichtig und gehorsamst oder dankbar ergebener oder kürzer, ihr ihnen aufrichtig gehorsamster. Im Verkehr mit Hitler, Heil mein Führer. Abbildung. Der Reichskanzler, gut gelaunt, mit seiner Sekretärin, Frau Schröder. Eine nachträgliche Mitteilung von Valentin Fahlin. Ich spreche als Historiker, sagte Valentin Fahlin. Ich hatte Gelegenheit, aus bevorzugter Position die Quellen einzusehen. Sie sind auf unserer Seite besonders ergiebig, da unser militärischer Geheimdienst, GRU, bis zum Zusammenbruch des Imperiums als unübertroffen gelten konnte. Was war der Grund, dass Hitler es nicht über sich brachte, der 6. Armee den Ausbruch aus dem Kessel zu befehlen? Er hätte das tun können am 20. Dezember mit Wirkung für den 23. Dann hätte die Spitze des Ausbruchsschlauchs noch die Nachhut der abziehenden 4. Panzerarmee erreicht. Noch besser wäre es gewesen, wenn Hitler diesen Beschluss am 20. oder 21. November gefasst hätte, bevor der Kessel entstand. Er machte, mit dem Führerzug von Berchtesgaden kommend, im Hauptbahnhof Leipzig Pause, telefonierte mit Wolfschanze. Man weiß, dass er schwankte. Was führte dazu, dass sein Starrsinn überwog? Es handelte sich keineswegs um momentanen Starrsinn, antwortete Fahlin auf seine selbstgestellte Frage. Man muss die Absicht studieren, die dem Vorstoß nach Stalingrad von Anfang an zugrunde liegt. Es handelt sich nicht um Besessenheit, sondern um einen Plan. Dieser Plan, dessen Skizzen uns vorliegen, sah vor, dass die 6. Armee verstärkt im Frühjahr 1943 einen Vorstoß nach Nordosten über Saratow in den Rücken von Moskau unternimmt. Dies und nichts anderes ist der Grund, dass so viel schweres Material im Gelände um Stalingrad versammelt war. Die Deutschen konnten nicht hoffen, ein zweites Mal eine solche möglicherweise kriegsentscheidende Chance zu erhalten. Dies meint der Hinweis Hitlers, dass das schwere Material nicht verloren gehen dürfe. Hitler war flexibel in Fragen der Gegenwart, unerschütterlich in Fragen der Zukunft. Was er nicht hatte, das war er nicht bereit aufzugeben. Was er hatte, wollte er gern opfern. Er war kein schneller Mann. Noch immer wollte er bis Weihnachten 1942 vom Kaukasus nach Persien vorstoßen. Er sah als magisch begabter Mensch, als Mensch mit Fernblick, wie es Stalin einmal bezeichnete, die Panzergrenadiere im Vordringen auf den Kessel. Meter um Meter arbeiteten sie sich vom Ufer der Mischkowa in Richtung eines Wüstenschneegeländes vor, das sie von Stalingrad trennte. Hitler, der Magiker, sagte Fahlin, sah eine konzentrische Bewegung gut gerüsteter Einheiten, fliehende Russen, ein Frühjahr, das zunächst Schlamm und später freie Vormarschstraßen bringt. Er sah das durchaus nicht als Pfeile auf Generalstabskarten, sagte Fahlin, sondern als Landschaft. Wetterwechsel, entbehrungsreiche Strecke, aber immer so, wie man einen Film sieht. Diderot sagt, Ahnungen nützen gar nichts. Die Sache selbst geschieht deswegen doch. Brennstoff der Freiheit. 1. Verzweifelte Freie schnitten mit geschliffenen Bandeisen vor allem die Leber jüngst Verstorbener oder auch Sterbender heraus. Brieten sie an Scheiterhaufen. Es war zu dieser Vorstellung Kultur notwendig. Siehe Lévi-Strauss, das Rohe und das Gekochte. 2. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Organisation des Kessels ihren Angehörigen die Freiheit gab, die Bewachungsmannschaften der Sowjets aber ihre Herrschaft ebenso unvorbereitet nicht ergriffen, kamen die Menschenfresser, zunächst scheu, schlichen sich nachts an die Leichen heran, hackten hier oder dort ein Glied ab und verschlangen das Fleisch roh. Sie suchten aber bald erfahrener oder noch kulturell befangen nach frisch Verstorbenen, die noch nicht erkaltet und darum angeblich genießbarer waren. Schließlich taten sie sich zu Gruppen zusammen, die den Widerstand brachen, der sich ihnen entgegenstellte, sie leisteten Sterbehilfe. Die Kontrollen in den Lagern stellten Antikannibalismusgruppen auf aus den Reihen der Offiziere, die, mit Stemmeisen und Hämmern bewaffnet, jeden Kannibalen, den sie fanden, töten sollten. Diese Späher hielten Tag und Nacht nach den verräterischen kleinen Feuern Ausschau, an denen die Menschenfresser ihre Mahlzeiten zubereiteten. Dr. Med P., an einem dieser Patrouillengänge beteiligt, überraschte hinter einer Baracke einen Mann, der an einem Stock einen Gegenstand über dem Feuer briet. Zunächst dachte er, es sei Wurst, dann aber entdeckten die erfahrenen Augen des Arztes die ziehharmonikaförmige Struktur der Wurst. Das heißt, der Mann briet sich eine Luftröhre. Leutnant C. fand Menschenköpfe, denen das Hirn entnommen war, Körper, denen die Nieren oder die Leber fehlten. In einer Baracke in Krinovaja hatten zwei Brüder gelobt, einander vor den Kannibalen zu bewahren, falls einer von ihnen sterben sollte. Als der Fall tatsächlich eintrat, versammelten sich die Kannibalen um die Küche, die der Bruder bewachte und an die er niemand heranließ. Die ganze Nacht vermochte er sie in Schach zu halten. Sie redeten auf ihn ein, er solle die Leiche herausgeben, es sei ohnehin zwecklos. Als die Nacht endete, verstärkten sie den Druck, versuchten durchzugreifen, rückten näher. Sie boten ihm an, die Leiche des Bruders zu bestatten. Der junge Soldat, unterernährt und übermüdet, vermochte nicht zu widerstehen. Sie entrissen ihm den toten Bruder. Hysterisch heulend blieb der Junge auf dem Barackenboden liegen. Römisch 2, Erläuterungen zur Tagesparole. Zu Punkt 1. Die im Anschluss an die in der Tagesparole angesprochene Sondermeldung über das Ende des Heldenkampfes um Stalingrad stattfindende dreitägige Trauer bedeutet, dass alle Unterhaltungs- und Vergnügungsstätten für diese Zeit geschlossen sind. Sie bedeutet aber auch, dass auch die Presse drei Tage im Zeichen einer heroischen Haltung stehen muss. Beim äußeren Bild der Zeitungen ist Folgendes zu beachten. Erstens, die Zeitungen erscheinen ohne jeden Trauerrand, aber in Fanalaufmachung. Heroische Zeichnungen können zur Unterstützung der Aufmachung auf der ersten Seite mitverwendet werden. Zweitens, kein Sport, keine Witze und so weiter. So sehr auch die Zeitungen in diesen Tagen eine heroische Haltung zeigen werden, so sehr ist es erwünscht, keine Worte der Trauer anzustimmen, sondern aus dem Opfer der Männer von Stalingrad ein Heldenepos zu machen, jedoch ohne Phrasen und Sentimentalitäten, sondern in männlicher, harter und nationalsozialistischer Sprache. Die Wunden, die das Opfer von Stalingrad in viele deutsche Familien schlägt, werden vernarben. Der heldenhafte Kampf von Stalingrad wird jedoch alle Zeiten überdauern. Das würdig zu gestalten, ist die Aufgabe der deutschen Presse. Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. Deutschland. Gabi Teicherts Geschichtsbegriff. Die Geschichtslehrerin Gabi Teichert, die sich so intensiv im hessischen Schulkampf unter Abgrenzung von den Vorstellungen des hessischen Elternvereins, denn sie handelt nicht aus konservativem Geiste, für die Erhaltung des Faches Geschichte einsetzte, das nach den Vorschlägen der Kultusverwaltung zusammen mit Erdkunde und Gemeinschaftskunde zu dem neuen Kombinat Gesellschaftslehre zusammengeschlagen werden soll, nannte als ihre größte Schwierigkeit, denn praktische Kampfeslust fehlt ihr nicht, dass sie Geschichte hören muss. Irgendwer muss da sitzen oder vor ihr stehen und ihr etwas erzählen. Sie kann aus Kleingedrucktem in dicken Büchern keine Geschichte entnehmen. Vielmehr müssen Tonfall, Sitzhaltung, Beziehung einer Person zu dem Gesagten und zu ihr hinzutreten. Hieraus zieht sie Rückschlüsse auf die Historie. Sozusagen muss sie in Gesellschaft sein, wenn sie mit Geschichte umgeht. Obwohl nun aber kaum jemand in Gabi Teicherts nähere Umgebung über Stalingrad mehr als nötig redete, und meist erscheint das in Schulpausen, Lehrerkonferenzen, im Schulkampf und so fort unnötig, hat sie sich aus jahrelangem Hörensagen ihrer Grundlinie vergewissert. Sie opponiert gegen alle Darstellungen, in denen von strategischen Fehlern der Generale, des OKH oder Hitlers die Rede ist, oder in denen irgendetwas, was in Stalingrad geschah, als notwendige Folge von etwas bezeichnet wird. Denn, sagt sie, es waren doch offenbar die Mannschaften und Unterführer alle mit dabei. Es waren doch offenbar die Mannschaften und Unterführer alle mit dabei. Wie hätten denn 300.000 Mann, falls zum Beispiel General Paulus den Ausbruch nicht befahl, am Abrücken aus der Falle gehindert werden können? Wie hätten denn 300.000 Mann, falls zum Beispiel General Paulus den Ausbruch nicht befahl, am Abrücken aus der Falle gehindert werden können? Darin ist sie unvorsichtig, sagt der Kursleiter Dörrlamm, der einerseits Lehrerweiterbildung betreibt, andererseits Kontakte zum Fachbereich 9 der Johann Wolfgang Goethe-Universität unterhält, Historiker. Sie verweigert die Problemstellung. Zu einem geschlossenen Ausrücken war ja eine Vorverständigung notwendig. Feldgendarmerie, im Hintergrund die Kriegsgerichte, eingeschliffene Befehlsordnung, Gewohnheiten, Weihnachtsfest, Vertrauen in frühere Taten der verschiedenen Vorgesetzten hätten, meint Dörrlamm, einem solchen Massenausbruch entgegengestanden. Umso schlimmer, wenn man daran glaubt, antwortete Frau Teichert. Umso schlimmer, wenn man daran glaubt. Sie war der Ansicht, ohne das näher ausführen zu können, sie hatte nicht genug darüber gehört, dass in der Not solche allgemeinen Verständigungen und Verabredungen geradezu blitzartig, entgegen aller Medienarbeit oder sonstigen Ordnung, stattzufinden pflegen. So sprach sich zum Beispiel im April 1945 in Hamburg-Harburg sehr rasch herum, dass ein Zug beladen mit Lebensmitteln und im Süden Hamburgs ein weiterer Zug mit 22 Waggons, der Kohle geladen hatte, herumstünden. sodass bald 9000 Frauen oder Halbwüchsige mit Handwagen und Säcken herbeieilten, ohne dass nachzuweisen wäre, wie sie sich zuvor in so kurzer Zeit hätten verständigen können. Auch hätten Polizeikräfte in der Nähe gestanden, ohne einzugreifen. Mehr Beispiele hatte sie im Moment nicht parat. Aber wir kommen da der Sache näher. Wir kommen da der Sache näher, sagte Frau Teichert. Zu mehr ließ sie sich an diesem Vormittag nicht herbei. Abbildung. Der Reichsgedanke, ein Marsch in Widersprüchen. Es lebe unser heiliges Deutschland, ruft Stauffenberg im Hof des Bendlerblocks, Kriegsministerium, 1944, als er erschossen wird. Stalingrad als Nachricht. 1. Deutschland im Herbst. Am Tag nach der Beerdigung auf dem Dornhaldenfriedhof sagte die Mutter von Gudrun Enslin, sie sitzt im Wohnzimmer in der Runde der Trauernden oder der in der Rage des Tages Trauerunfähigen. Es war auf der Hochfläche von Bartholomä, Pfarrsitz der Familie Enslin auf der Schwäbischen Alb, es war auf der Hochfläche von Bartholomä im Winter 1942 so bitterkalt, dass ich wusste, was Stalingrad war. Meine Mutter nähte Pelzstücke zusammen, strickte Socken, sammelte und so fort. Sie wollte damit in Stalingrad siegen. Als ihr das nicht gelang, hielt sie den Krieg für verloren. Die Glocke wurde heruntergerissen, damit man sie zu Kanonen einschmilzt. Ich sehe noch den Pfarrervertreter, der für dieses Geschäft wichtig hin und her lief. Daraus, wie er dastand und lief, konnte ich sehen, um was es sich handelte. Die Mutter von Oberschwester G. vom Halberstädter Kreiskrankenhaus, eine 81-Jährige aus Atenstedt, bekocht die Datschenbesatzung, also vor allem die Kinder, wenn die Tochter arbeitet. Sie hat Januar 1943 ihren Mann in Stalingrad verloren. Noch im August 1942 schickte sie ihm eine Wollweste, im Oktober Briefe, eine Geldtasche. Im November 1942 einen in Atenstedt gebackenen Kuchen. Zurzeit kein feststellbarer Kontakt mit dem Toten. Sie sieht westfern. Sie weiß, ohne durch die Wand sehen zu können, dass vor der Datsche der Regenwind um den Hoppelberg fegt. 2. Die höchsten Vorgesetzten werden von ihren hohen Kameraden nicht zurückgeholt. Hans-Martin Schleyer wird nicht ausgelöst, 1977, Feldmarschall Paulus nicht gerettet, 1942. An den Nahtstellen zwischen den zentralistischen Zuständigkeiten entstehen die Pannen. 6. Armee, ihre Nachbarn, 1942, BKA, Nordrhein-Westfalen, Erftstadt-Liebla, 1977. Horst Mahler, in der Zelle des Tegeler Altgefängnisses, spricht über die Toten von Stammheim, über sein politisches Programm von vor 6 Jahren. Irrtum, es sind aber Menschen daran gestorben, strategischer Missverstand, 1970 bis 78. Die Haltung des Feldmarschalls von Manstein zu Stalingrad, 1943. Zutiefst vermeidbare Irrtümer, verlorene oder gestohlene Siege, Irrtum der Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Obwohl sich vermutlich alle Details des Kessels und der Jetztzeit verknüpfen ließen, die Geschichte aller toten Geschlechter liegt wie ein Alp auf den Hirnen der Lebenden, Karl Marx, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, Seite 7, obwohl sich vermutlich alle Details des Kessels und der Jetztzeit verknüpfen ließen, ist auf der tiefen Vergangenheit und Unzugänglichkeit Stalingrads auf der Basis des aktuellen Blicks zu beharren. Es gibt keinen einzigen Menschen in Deutschland, der so fühlt, sieht oder denkt wie irgendeiner der Beteiligten 1942. Abbildung. Diese Kinder kennen Stalingrad aus Comics. Kein Einzelner wäre je nach Stalingrad gekommen. Hätte auch keinen Grund gehabt, dort etwas zu suchen. Es ist das Reich, tausendjähriges Gebilde, Gemisch aus Wünschen und Zwang, das sie in Marsch setzt. Dieses Reich ist eine Staatsanstalt. Die Grundlage jeder Anstalt wird, etwas farblos, als Einrichtung bezeichnet. Otto Meyer, Verwaltungsrecht, zweiter Teil, Seite 268. Darunter ist zu verstehen die Verbindung von sachlichen und persönlichen Unterlagen mit einer planmäßigen Tätigkeit. Die Tätigkeit ist ausgerichtet auf einen der Allgemeinheit dienenden Zweck. Hieraus folgt die Organisation der darin verfassten Massen von Arbeitskraft als Sache. Nun hat keine dieser Sachen aber sachliche Gründe zum Marsch nach Stalingrad, zum Vorwärtsschreiten oder Verharren. Kennzeichen der Anstalt ist, dass sie sich hierüber hinwegsetzt. Das heißt Zentralisation. Zentralisation als Substanz, das sind die gestauten Befürchtungen, Augen, auch Bäume, Gärten, Sicherheit und so fort. Auch Ärger über Bürohengste als Vorgesetzte. Aber wichtiger ist das, was wir absolut nicht für unmöglich halten. Dieses Doppelding an Zentrale zieht uns nach Stalingrad. Hier fällt, bis zuletzt versuche sie aufrechtzuerhalten, unter den Stößen des Gegners, fast aber noch mehr selbsttätig durch das Warten, Hoffnungsschwund, die Zentralisation in beiderlei Gestalt in sich zusammen. Es war rückblickend keine Substanz, sondern Formalsache, eine Einbildung. Zentralisation kriegt hier ein Attribut im selben Satz, ja, aus der Substantia-Diskussion der Theologie, ja, nämlich das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Ja. Die Zentralisation als Abendmahl, als Religionsersatz, obwohl sie das Säkularste ist, was es gibt. Ja, denn Gott kennt keine Zentralisation. Ja. Das ist Spinoza, verstehen Sie? Und der ist hier reingeflochten, ja, ohne dass man es auflösen könnte. Das kommt jetzt sozusagen der Aufhebung des Sinnzwangs schon ziemlich nah. Ja. Denn Sie können sehr lange darüber nachdenken, Sie würden nicht die Ergebnisse haben, ja, und dennoch ahnt das, was man im Hirn tut, wenn man Worte hört, ja. Sie können nicht anders, als dass die Zentralisation nicht normal aufgefasst wird, das Wort, ja, weil Sie sagen in beiderlei Gestalt. Das verwirrt, ja. Und die Verwirrung reicht aus, ja, nicht, um den Zusammenhang hier darzustellen, dass sie nämlich nicht bewirkt ist, ja, aus sich selbst heraus, aus Absichten, aus Planungen einer Staatsgewalt, ja, sondern dass sie zusammengesetzt ist aus Wünschen, aus Subjektiven, aus Hoffnungen, sodass sie eben durch Hoffnungsschwund auch zerfallen kann. In der Tasche der Hose des am 24. Februar 1943 gefallenen Hauptmanns Berlam, die aufgrund eines Missverständnisses von dessen Burschen zu einem Päckchen geschnürt zum Flugplatz Gumrak getragen wurde, dort von einem Piloten einer Ju-52 übernommen, noch aus dem Kessel heraus nach Marburg gelangte, schöne Reithose mit Ledereinsatz zwischen Schenkel und Hintern, fand sich oben stehendes Bild und ein Notizzettel, auf dem im Berlams Schriftzug notiert war: keine Blankoeide. Er hatte das Foto, ursprünglich eine Werbeannonce, die für Tosca Eau de Cologne warb, in einer Militärzeitschrift über den Fluss Bug, Kiew, Ukraine, über den Don hinweg in den Kessel geschleppt. Nie hatte er die Frau, die auf der Reklame abgebildet war, kennengelernt. In einer Aufwallung verbrannte Frau Berlam das Bildchen in dem gusseisernen Heizkessel im Keller, Schwindstraße 7. Abbildung. Diderot. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Alexander Kluge, Chronik der Gefühle, Schlachtbeschreibung. Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Johannes Herschmann, Nico Holonitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Hoger, Sandra Hüller,